بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Auf Seite 133 geht es nun weiter mit dem Thema, wenn man eine bestimmte Stelle nicht waschen kann. Also man ist nicht in der Lage, diesen Bereich des Körpers zu waschen. Wenn man eine Wunde an einem Körperteil hat, den man waschen muss, so muss man die Wunde trotzdem waschen, es sei denn, die Wunde würde dadurch größer oder die Heilung hinausgezögert. Das heißt, es gibt hier zwei verschiedene Aspekte, die man beachten muss. Entweder die Wunde wird größer, wenn Wasser in Kontakt kommt mit dieser Wunde, dann verschlimmert sich diese Wunde, dann soll man diesen Bereich nicht waschen. Aber nicht nur dann. Und das ist etwas, was man wissen muss und wo man lernen muss, sodass man sich das Leben nicht erschwert und das Leben anderer nicht erschwert. Und zwar, selbst wenn zwar diese Wunde nicht schlimmer wird, aber der Heilungsprozess dadurch länger wird. Irgendwann ist die Wunde dann wieder geschlossen, ist dieser Bereich geheilt. Aber wenn ich nun Wasser benutze, anstatt einer Woche dauert es dann 2 Wochen. Selbst dann, in diesem Fall, darf man nicht sagen, ja, ist doch nicht schlimm, dann warte ich halt 2 Wochen, fi sabilillah mache ich das. Nein, sondern hier sagen die Ulama, auch wenn der Heilungsprozess durch den Kontakt mit Wasser verzögert wird, dann ist es auch erlaubt, diesen Bereich nicht mit Wasser zu waschen. Das sind die zwei Ursachen oder Gründe. In diesem Fall ist es ausreichend, wenn man an dieser Stelle Mesh macht. Mesh ist also das Benetzen, das bedeutet das Streichen über der Wunde. Man wäscht sich die Hände etwas und lässt es abtropfen und dann wäscht man es. Auch hier nur, wenn das tatsächlich so zum Beispiel vom Arzt erlaubt wurde. Denn das Waschen ist ja was? Das Übergießen des Wassers auf den Körper. Das nennt man Waschen. Das Benetzen der Hände mit Wasser nennt man nicht Waschen, sondern Streichen, nennt man Messen. Wenn der Arzt sagt, es darf kein Tropfen Wasser an die Wunde, dann kann ich auch kein Messen machen, denn beim Messen ist ja meine Hand nass. In diesem Fall gibt es dann eben andere Regeln, wie wir sehen werden. Dies ist eine Barmherzigkeit Allahs, subhanahu wa ta'ala. Wenn man aber auch nicht darüber streichen kann, wie ich gerade erwähnt habe, tritt an diese Stelle der Tayammum. Was ist der Tayammum? At-Tayammum ist die Ersatzwaschung mit Erde. Und At-Tayammum wird nur dann umgesetzt, wenn wir nicht in der Lage sind, Wasser zu benutzen. Beziehungsweise wir haben Wasser, aber es reicht nicht aus, um zu trinken und sich zu waschen. Oder, wie gesagt, man befürchtet, wenn man Wasser benutzt, dass man krank wird oder die Heilung sich hinauszögert. Das sind mehrere Punkte, das werden wir noch beim Thema At-Tayammum spezifischer oder noch mehr erklären. Wenn man also nicht darüber streichen kann, tritt an diese Stelle der Tayammum. Für diesen Fall gibt es 3 mögliche Reihenfolgen. Also wenn man Tayammum machen soll. Erstens Tayammum und danach Wudu. Man macht zuerst den Tayammum. Tayammum ist durch was? Dass man die Hände mit dem, also auf den Boden legt und mit dem Staub, der an den Händen ist, Gesicht und Hände wäscht, nicht den ganzen Körper, wie wir inshallah noch sehen werden. Also entweder man macht At-Tayammum zuerst und dann macht man Wudu und lässt eben diese Wunde frei, wobei man die Stellen auslässt, die nicht gewaschen werden können. Oder andersrum, zuerst macht man Wudu und dann Tayammum. Oder die dritte ist Wudu bis zur Stelle, an der man nicht waschen kann, dann macht man Tayammum und führt dann den Wudu fort. Ja? Alle drei Möglichkeiten sind erlaubt, wenn man allerdings an verschiedenen Stellen Wunden hat, sind die ersten beiden eventuell angebracht. Manche Gelehrte sagen, wenn Mesh über die Wunde möglich ist, dann ist dies ausreichend und man braucht keinen Tayammum durchzuführen. In der Fußnote, wenn wir uns die Fußnote mal anschauen, heißt es, dies ist die Ansicht der Fuqaha, also Plural von Fiqh-Gelehrten, der Hanbaliyya und Shafi'iyya. Man nennt diese Thematik Kombination des Ersatzes zusammen mit dem Ersetzen. Al-Jam'u bayna al-Badali wal-Mubaddal. Al-Badal ist der Ersatz. Al-Badal ist der Ersatz. Al-Mubaddal ist der Ersetzte. Bei Wudu und Tayammum, was ist hier Badal, was ist Mubaddal? Was ist Badal und was ist Mubaddal bei Wudu? Was ist denn der Ersatz? Also, die Frage lautet, was ist der Unterschied zwischen Badal und Mubaddal? Also, was ist der Unterschied zwischen Ersatz und Ersetztem bei Wudu und Tayammum? Was davon ist Ersatz, was davon ist Ersetztes? Ersatz ist Tayammum, also Badal. Und Mubaddal ist was? Wudu. Ist das klar? Denn die Tayammum nennt man ja auf Deutsch was? Ersatzwaschung. Ist ja Badal. Badal an mada? Ersatz von was? Vom Wudu. So. Ursprünglich gesehen darf man diese beiden Dinge nicht miteinander kombinieren, denn sie sind gegensätzlich. Normalerweise kannst du nicht das kombinieren. Deswegen sagen einige Gelehrte, wenn man eine Wunde hat, dann versucht man den Körper so gut es geht zu waschen und unterlässt diese Stelle, an der die Wunde ist. Und man braucht nicht zusätzlich ein Tayammum zu machen. Denn Allah Azza wa Jal hat uns nicht zwei Gottesdienste auf einmal auferlegt. Entweder Wudu oder Tayammum. Ist das klar? Also die andere Ansicht, die die Gelehrten teilen, ist, abgesehen von der Ansicht wie bei den Maliki und anderen, dass man Wudu und Tayammum macht, lautet die andere Ansicht nein, sondern man macht eins von beiden. Und wenn man in der Lage ist, Wudu zu machen für den ganzen Körper, nur es gibt eine Wunde, dann macht man den Wudu und lässt diese Wunde ohne Wudu und betet dann, ohne dass man danach nochmal ein Tayammum machen muss oder vorher nochmal ein Tayammum machen muss. Denn die Argumentation lautet, es gibt keinen Beleg, weder in Koran noch in Sunna, in dem erwähnt wurde, dass man zwei Ibadat gleichzeitig machen muss. Wudu plus Tayammum. Ist das klar? Das heißt, diejenigen, die gesagt haben von den Gelehrten, wenn du kein Wudu machen kannst an einer bestimmten Stelle, dann mach bitte deinen Wudu so gut es geht, plus Tayammum. Diese Gelehrte müssen wir fragen, und wo bitteschön ist der Beleg dafür, dass ich Wudu plus Tayammum machen muss für ein Gebet? Den gibt es nicht. Und deswegen sagen die Gelehrten, man macht Wudu so gut es geht, wenn ich am Finger irgendetwas habe, eine Wunde habe, dann lasse ich diesen Finger und wasche den Rest meiner Hand. Ja? Oder wenn ich am Handgelenk eine Wunde habe, dann wasche ich meine Finger so gut es geht und meinen Arm so gut es geht und lasse diesen Bereich, an der ich die Wunde habe, oder im Gesicht oder egal wo die Wunde auch sein mag. Ja? Das heißt, man fügt nicht zwei Ibadat hinzu ohne Beleg, ohne Dalil, wie es in diesem Fall wäre. Ja? Genau, diese Meinung ist dann die stärkere, wie sie bei Ibn Uthaymin rahimahullah zu finden ist. Gut, das war also alles, was zu sagen war. Was heißt alles? Einiges, alles war es nicht, aber einiges, was zu sagen war, bezüglich der Pflichten. Und nun kommen wir zu den Sunnah-Teilen des Wudu. Eine Sunnah ist eine Tat, für die, wenn man sie vollbringt, Belohnung erhält. Wenn man sie absichtlich unterlässt, wird man dafür aber nicht zur Rechenschaft gezogen. Das ist die Sunnah bei den Fuqaha. Also das ist die Definition der Sunnah bei den Fuqaha, im Gegensatz zur Sunna bei den Usulul Fiqh Gelehrten und bei den Ulama al Hadith. Wie war das nochmal bei Hadith-Wissenschaftlern, die Sunna oder Usulul Fiqh? Genau. Alles, was überliefert wurde über den Propheten sallallahu alaihi wasallam an Aussagen, Taten und Bestätigungen. Das ist die Definition der Sunna bei Usul al-Fiqh Gelehrten. Bei Hadith-Wissenschaftlern, wie definieren die as Sunna? Ja? Ihr Charakter hast du gesagt? Okay. Das war's. Also, nehmen wir die Reihenfolge wieder. Alles, was überliefert wurde über den Propheten sallallahu alaihi wasallam an Aussagen, Taten, Bestätigungen, Eigenschaften des Aussehens, Eigenschaften des Charakters und Biografie. Ja? Das ist die Definition der Sunna bei den Hadith-Wissenschaftlern. Warum? Weil das Untersuchungsobjekt ist der Hadith-Wissenschaftler. Die untersuchen nicht nur, was er gesagt und getan und bestätigt hat, alayhi salatu wassalam, sondern sie untersuchen auch, wie hat er denn ausgesehen? Wie lang waren seine Haare? Wie war sein Gang? Wie hat er sich hingesetzt? Und so weiter und so fort. Wie hat er gelacht? Wie war seine Hautfarbe? All das interessiert einen Hadith-Wissenschaftler. Der Usulul-Fiqh-Wissenschaftler sagt sich, gut, wenn ich jetzt weiß, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgesehen hat, was für eine Hautfarbe er hatte, welches Urteil kann ich daraus entnehmen? Gar keins, weil wir haben ja keinen Einfluss auf unsere Hautfarbe. Und deswegen ist es für den Usul al-Fiqh-Wissenschaftler nicht von dem Interesse, wie zum Beispiel eine Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn dadurch, durch die Aussage, kann er Urteile herausnehmen und Urteile finden. Und deswegen ist das Untersuchungsobjekt oder Erkenntnisobjekt bei den Wissenschaftlern unterschiedlich. Bei den Fiqh-Gelehrten ist Sunna ein Synonym für was? Für freiwillige Tat. Was ist auf Arabisch noch ein anderes Wort für Sunna? Es gibt Sunna und? Das ist Plural. Eine Tat, zum Beispiel die zwei Raka'a vor Wuhr oder vier Raka'a vor Wuhr. Nennen wir entweder Sunna oder wie nennen sie? Auf Arabisch. Mustahab. Schau mal, was von Mustahab gehört. Oder wie nennen sie? Mandub. Das sind drei Begriffe, die man benutzt, das sind Synonyme. Mustahab ist gleich Sunna ist gleich Mandub. Das heißt, wenn ich sage, es ist Mandub, vor Dhuhr vier Raka'a zu beten, ist das das gleiche, wie wenn ich sage, es ist Mustahab oder wie wenn ich sage, es ist Sunna. Bei den Fuqaha ist das gleiche, das sind Synonyme. So. Diese Sunna, sagt er, die Definition ist was? Eine Tat, für die, wenn man sie vollbringt, Belohnung erhält. Wenn man sie absichtlich unterlässt, wird man dafür aber nicht zur Rechenschaft gezogen. Das ist im Grunde genommen die Folge der Definition, nicht die Definition an sich. Aber warum benutzen die Gelehrten die Folge der Definition, die Frucht der Definition, die Auswirkung der Definition und nicht die Definition an sich, weil es einfacher ist für den Talibul Ilm, also für den Strebenden nach Wissen, dies zu merken. Ansonsten definiert man As-Sunnah bzw. Al-Mustahab als die Aufforderung des Gesetzgebers, etwas zu, auszuführen, aber nicht als Pflicht. Das ist die Definition der Sunnah. Es ist die Aufforderung des Gesetzgebers, beziehungsweise Allah subhanahu wa ta'ala, er lässt ja die Gebote. Es ist die Aufforderung Allah subhanahu wa ta'ala zur Umsetzung einer Tat, und zwar nicht als Pflicht, sondern freiwillig. Und die Folge daraus ist was? Die Folge davon ist, man wird belohnt, wenn man es tut, und man wird nicht bestraft, wenn man es unterlässt. Sehr schön. In Bezug auf den Wudu, der Wudu ist erst vollkommen, wenn man neben den Rücken auch die Sunna-Teile verrichtet. Was meint er hier mit vollkommen? Vollkommen bedeutet also auf beste Art und Weise, aber angenommen und akzeptiert ist er, wenn du das tust, was Pflicht ist, was also die Säulen des Wudu sind. Zu den Sunnen, Plural von Sunna, gehört erstens Siwak. Es Siwak ist nicht nur, wie bereits dargelegt, ein Teil der Fitra, sondern auch eine Sunna des Wudu. Wir hatten schon mal bei den Sunnen al-Fitra geredet, dass es Siwak immer angebracht ist. Aber jetzt nicht immer, wie es viele Menschen machen, 24 Stunden. Oder wenn sie mit Personen reden, ach, wie geht's, alles klar. Und das ist kein islamisches Benehmen. Ja? Man darf es nicht, man soll schon übertreiben beim Siwak, aber nicht übertreiben, indem man auch, wenn du mit den Leuten redest, wenn du mit den Leuten sitzt, wenn du, nein, sondern du sollst die Sunna befolgen, dass man eben das Siwak sehr oft benutzt. Also, sondern auch eine Sunna des Wudu. Das Benutzen des Miswak ist nun dieser Stock, den du benutzt für das Siwak, oder ein Stück Stoff kannst auch, das ist auch dann ein Miswak, weil du benutzt es ja zum Siwak, zum Waschen der Zähne, Putzen der Zähne. Ar-Rasul alayhi salatu wassalam sagte, Laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bis Siwak 'inda kulli wudu. Würde ich es meiner Umma nicht schwer machen, so hätte ich ihnen angeordnet, den Siwak bei jedem Wudu zu benutzen. Und das zeigt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam fordert uns hier auf, aber nicht als Pflicht, sondern als freiwillige Tat, aber eine Sunna, die man auch im Fiqh nennt, Sunna Mu'akkada, also eine Sunna, die sehr, sehr angebracht ist, ja, sehr, sehr wichtig ist, dass man beim Wudu As-Siwak benutzt. Am besten reinigt man die Zähne noch, bevor man mit dem Wudu beginnt. Also das ist die erste Version. Entweder man macht Siwak und dann fängt man mit dem Wudu an. Die nächste Version ist während dem Spülen des Mundes, dass du As-Siwak benutzt, oder nachdem du Al-Wudu gemacht hast, As-Siwak benutzt. Am besten reinigt man die Zähne noch, bevor man mit dem Wudu beginnt. Manche Gelehrte sagen, dass man den Siwak nach der ersten Mundspülung verwenden soll, sofern man ihn mehr als einmal ausspülen wird. Der Grund dafür ist, dass das Wasser überall hingelangen kann. Mit dem Siwak reinigt man den Mund auch, um sich auf das Lesen des Koran optimal vorzubereiten. Die nächste Sunna ist die Basmala. Es ist ebenfalls Sunna, die Basmala auszusprechen, sobald man die erste Sunna-Handlung des Wudu durchführt, nämlich das Waschen der Hände. Und das haben wir schon besprochen. Dann Hände waschen zu Beginn des Wudu. Beim Waschen der Hände unterscheidet man drei Fälle. Erstens, man ist sich sicher, dass daran Najasa ist. Najasa war was? Unreinheit, wie zum Beispiel Blut oder irgendetwas, was unrein ist. In diesem Fall muss man sie waschen. Also dann ist das Waschen der Hände keine Sunna, sondern Wajib, Pflicht. Warum? Weil wir haben ja bei den Voraussetzungen des Wudu besprochen, dass der Körper frei sein soll von allen Substanzen, die daran hindern, Wasser an den Körper zu gelangen. Und deswegen muss man diese Unreinheiten zuerst einmal beseitigen. Zweitens, man ist sich sicher, dass keine Najasa daran ist. In diesem Fall ist es Sunnah, sie zu waschen. Drittens, man ist sich nicht sicher, ob daran Najasa ist. In diesem Fall ist es Mustahab oder was? Anstatt Mustahab kann man sagen Mandub. Mandub oder Sunnah. Ja? Also, in diesem Fall ist es Mustahab, sie zu waschen. An sich ist das Waschen der Hände also Sunnah. Grundsätzlich ist es Sunnah. Dies macht man dreimal, bevor man anfängt, sein Gesicht zu waschen. Und zum Gesicht gehört natürlich Mund und Nase. In den beiden Sahih-Werken, was sind die beiden Sahih-Werke? Ja, aber welche Werke sind das? Hier steht nicht in zwei Ahadith, sondern hier steht in den beiden Sahih-Werken. Bukhari und Muslim. Also wenn wir sagen, für Sahihain, also in den beiden Sahih-Werken, dann meinen wir Bukhari und Muslim. Es gibt noch andere Werke, die Sahih-Werke heißen. Aber wenn man das einfach so aufschreibt oder sagt, Sahih-Werke, die beiden, dann meint man immer Bukhari und Muslim. Und in anderen, also in anderen Werken, sind Hadithe diesbezüglich überliefert worden. Es äußert angebracht, es ist äußerst angebracht, zu Beginn die Hände zu waschen, damit man mit ihnen alle anderen Körperteile waschen kann. Ein Fall, in dem man seine Hände waschen soll, ist, wie wenn man vom Schlaf in der Nacht aufwacht. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فِي نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Wenn jemand von euch vom Schlaf aufwacht, dann soll er seine Hand waschen, bevor er sie in den Wasserbehälter eintaucht. Also waschen. Denn ihr wisst nicht, wo eure Hände die Nacht verbracht haben. Und hier müssen wir etwas innehalten, und zwar mit dem Begriff Batat. Batat, also von Bata, übernachten. Und hier gibt es verschiedene Ansichten der Gelehrten. Einige haben gesagt, dieser Hukm, also dieses Urteil, welches Urteil? Hände waschen, wenn man aufwacht vom Schlaf. Das ist Al-Hukum, darum geht es jetzt. Das ist das Urteil, das wir hier erörtern. Gilt nur, wenn man von einem Schlaf nachts aufwacht. Denn Al-Baytuta ist, also dass man schläft, Baita bedeutet nachts, nicht tagsüber. Wenn man Mittagsschlaf gemacht hat, dann nicht, sagen einige Gelehrte. Andere sagen, nein, es gilt ob Tag oder Nacht. Andere sagen, nein, nur wenn man eine Najasa findet. Andere sagen, es ist grundsätzlich Sunnah. Andere sagen, es ist grundsätzlich Pflicht. Und so haben wir verschiedene Ansichten bei ein und denselben Hadith. Und der Grund der unterschiedlichen Ansichten ist nicht, dass der andere einen anderen Hadith hat zum Beispiel, sondern dass der gleiche Hadith unterschiedlich verstanden wird. Und das muss man verstehen und wissen, dass man auch die unterschiedlichen Ansichten der Gelehrten auch kennt. Alle haben einen Beleg in diesem Punkt. Aber wie verstehen wir ihn nun? Das Wort Batat im Hadith weist darauf hin, dass es um das Schlafen in der Nacht geht. Gemeint ist der Schlaf, bei dem man sein Bewusstsein verliert, denn erst dann weiß man nicht, wo die Hand gewesen ist. Es kann sein, dass man sein Geschlecht oder die Stelle berührt hat, an der man den Istijmar durchführt. Istijmar war was? Genau, also Steinen oder eben Papier heutzutage. Dadurch kann Najasa, also Unreinheit, an die Hand gelangen. Wenn man dann mit einer verschmutzten Hand in einen Wasserbehälter hineingelangt, kann das dortige Wasser Najis werden. dadurch, dass das Wasser mit einer Najasa in Kontakt kommt, wie bereits dargelegt. Und hier lernen wir eine Benimmregel. Eine Benimmregel. Wenn man zum Beispiel in der Familie oder mit anderen Menschen reist oder so und man schläft und man wacht auf, dann wäscht man sich zuerst einmal die Hand. Es gibt Leute, die wollen sofort die Hand schütteln. Salam alaikum, hast gut geschlafen? Ja, geh erstmal deine Hand waschen. Ja? Oder nach dem Toilettengang. Ja? Man geht aus der Toilette raus. Assalamu alaikum. Wasch deine Hand und dann können wir uns gerne umarmen, wenn du willst. Ja? Aber das sind Benimmregeln eines Muslims. Ja? Wenn man aufsteht vom Schlafen, zuallererst geht man Wudu machen, zumindest, wenn man nicht Wudu machen will oder nicht kann, weil man keine Zeit hat oder so, zumindest mal die Hände waschen. Ja, das ist das Allermindeste, was man machen muss, sagen die Gelehrten. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte hier, man soll seine Hand nicht ins Gefäß eintauchen, bevor man sich die Hände wäscht. Und das ist ein Befehl. Und der Befehl hier, etwas zu unterlassen, deutet auf was hin? Dass die Unterlassung hier eine Pflicht ist und nicht eine freiwillige Angelegenheit. Und deswegen kamen einige Gelehrte zu diesem Entschluss, dass das Händewaschen beim Wudu eine Pflicht sei. Aber im Hadith geht es ja nicht um den Wudu an sich, sondern um das Eintauchen in das Gefäß. Auf jeden Fall, man sollte unbedingt, wenn man aufwacht, die Hände waschen und dann den Wudu machen. Allgemein macht man ja sowieso immer zuerst wäscht man sich dreimal die Hände, um danach Mund, Nase und Gesicht zu waschen. Gut, dann kommen wir zum Ausspülen von Mund und Nase. Das Ausspülen von Mund und Nase wurde hier als Sunna erwähnt, aber das authentischere und richtigere, wie Ibn Baz und Ibn Uthaymin und viele, viele, viele andere Gelehrte gesagt haben, dass Mund und Nase zum Gesicht gehört, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat immer Mund und Nase gewaschen. Ja, das ist mit Abstand das stärkste Argument in dieser Angelegenheit, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mund und Nase immer schon gewaschen hat und deswegen ist es eine Pflicht. Das bedeutet, wer das Waschen des Mundes und der Nase unterlässt, und zwar absichtlich, dessen Wudu ist ungültig. Dessen Wudu ist damit ungültig. Das Ausspülen von Mund und Nase ist nicht nur Teil der Fitrah, sondern auch eine Sunna-Handlung des Wudu. Nachdem man sich die Hände gewaschen hat, spült man noch vor der Gesichtswaschung Mund und Nase aus. Das Ausspülen der Nase nennt man Istinshaq, das des Mundes nennt man Madmadah. Man nimmt mit der rechten Hand dreimal Wasser, jedes Mal führt man davon zuerst in den Mund und dann in die Nase ein. Das Wasser im Mund bewegt man hin und her und spuckt es dann wieder aus. Das Wasser in der Nase schnaubt man auch wieder aus. Und zwar mit der rechten Hand in den Mund spülen, dann entweder macht man dreimal Mund und dann dreimal Nase oder dreimal Mund, Nase, Mund, Nase, Mund, Nase, das haben wir schon mal erwähnt. Also man nimmt Wasser in den Mund, einen Teil in den Mund, den Rest in die Nase und mit der linken Hand schnaubt man es auch wieder heraus. Diese erste Variante nennt man auf Arabisch Wasl, das heißt verbinden. Die zweite Variante lautet Fasl, also trennen, und bedeutet für sowohl den Mund als auch die Nase extra Wasser zu schöpfen. Die dritte Variante ist eine Kombination aus Wasl und Fasl. Man schöpft mit beiden Händen Wasser und mit dem Wasser der einen Hand spült man seinen Mund aus und mit dem anderen seine Nase. Die erste Variante ist die bevorzugte, da sie in beiden Sahih-Werken überliefert worden ist. Die zweite Variante und die dritte Ansicht sind lediglich ein Verständnis aus einigen Hadithen und keine Überlieferung an sich des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Derjenige, der nicht fastet, also wenn ein Mensch diesen Tag nicht fastet, der soll den Istinschaq intensiv machen, übertreiben. Derjenige, der fastet hingegen nicht. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: "Asbir al-wudu'a wa khallil bayna al-asabi' wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima." Führe den Wudu vollkommen durch, fahre durch deine Finger und spüle deine Nase tief aus, es sei denn, du fastest. Aus dem Hadith geht hervor, dass auch das Fahren durch die Finger Sunna ist. Suchst du etwas? Was denn? Dein Schal, wie sieht denn der aus? Fiddi. Silber. Grau. Wo oben? Sind das Handschuhe oder sind das, ist das ein Schal? Das ist eine Mütze. وجدت شوف الغرفة تبع أبو سامي ممكن لو في شيء نعم طيب المهم wir machen mal weiter. Das heißt, man soll diesen Istinshaq durchführen, insbesondere wenn man nicht fastet. Wenn man fastet, nicht unterlassen. Das Wasser muss schon in die Nase, aber nicht richtig reinziehen, sodass das Wasser dann runterkommt durch die Speiseröhre in den Magen. Ja, das darf nicht passieren. Aus dem Hadith geht hervor, dass auch das Fahren durch die Finger Sunna ist. Ja, also wenn man Wudu macht, zwischen den Fingern waschen. Sodass man dazwischen ordentlich waschen soll. Wir sehen darin auch folgende Regel bestätigt: auf Kosten der Pflichten eine freiwillige Tat zu begehen oder deswegen etwas Verbotenes in Kauf zu nehmen, macht keinen Sinn. Das heißt, ich darf keine freiwillige Tat machen und damit eine Pflicht vernachlässigen. Das ist ja Unsinn. Denn die Pflicht ist viel wichtiger als die freiwillige Tat. Jemand, der Qiyam al-Layl machen will und dann so müde ist, dass er Salat Subh nicht betet, was haben wir dann davon? Ja, das ist ein falsches Verständnis. Und dieses Problem, liebe Geschwister, barakallahu fikum, diese Regel ist sehr, sehr wichtig. Und hier sagt Ibn Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah ta'ala, gibt es etwas, das nennt man wajibul waqt. Wajibul waqt bedeutet die Pflicht dieser Zeit. Die Pflicht dieser Zeit. Es gibt zum Beispiel Menschen, beim Dars lesen sie Koran. Es gibt einen Dars und sie nehmen Koran und lesen. Die haben nicht verstanden, was Wajibul Waqt ist. Wajibul Waqt, die Pflicht in dieser Zeit, ist zuzuhören. Das ist viel wichtiger, als jetzt Koran zu lesen. Koran kannst du immer, aber im Unterricht gibt es nicht 24 Stunden am Tag, zum Beispiel. Oder daheim braucht seine Ehefrau oder seine Kinder brauchen etwas und er gibt aber Geld aus. Ja? Er geht zu Hajj, zum Beispiel. Und dafür verhungern die oder können keinen Strom bezahlen. Zum Beispiel, sagen wir mal. Ja? Das heißt, der hat nicht verstanden, was Pflicht ist. Und das ist sehr, sehr wichtig. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, sagte, gelehrsam, faqih, ist nicht derjenige, der zwischen Nutzen und Schaden unterscheiden kann. Nicht das ist ein Gelehrter. Das kann ja jeder. Ja? Sondern Fiqh, also ein richtiger Gelehrter, ist derjenige, der zwischen zwei Nutzen unterscheiden kann, beziehungsweise zwischen zwei Schaden unterscheiden kann. Das bedeutet, soll ich jetzt diesen Nutzen folgen oder dem, was ist wichtiger? Soll ich diesen Schaden meiden oder diesen Schaden? Natürlich kann ich nur einen Schaden meiden, indem ich den anderen dulde, beziehungsweise indem ich es ausführe. Zum Beispiel, was jeder kennt, ist, dass man als Muslim, wenn man zum Beispiel Du isst irgendetwas, ein Brötchen oder irgendetwas, bist auf der Straße, verschluckst dich. Jetzt hast du keinen neben dir, nur jemand, der eine Alkoholflasche hat. Und wenn du nicht sofort etwas trinkst, dann erstickst du, dann darfst du einen Schluck trinken. So, jetzt haben wir zwei Schaden. Alkohol zu trinken ist haram, ist ein Schaden. Und zu sterben ist auch ein Schaden. Der Faqih, sagt Sheikh al-Islam, ist nicht der Unterschied zwischen Alkohol und Milch. Was trinkst du da? Tisch Milch, das weiß ja jeder, ja. Aber der Faqih, der richtige Alim, der weiß, okay, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre und ich würde ersticken durch ein Stück Essen und ich habe nichts anderes jetzt an Flüssigkeit, ja, außer dieses Alkohol, dann dürfte ich einen Schluck trinken, damit ich wieder ganz normal atmen kann oder was man auch immer da benötigt. Das ist der wahre Gelehrte. Und deswegen muss man als Mensch lernen, was soll ich jetzt tun, was tue ich danach. Und das ist die Weisheit, Al-Hikmatu. Al-Hikmah ist, wie Ibn Qayyim sagte, rahimahullah ta'ala, fi'lu ma yanbaghi fil waqt alladhi yanbaghi ala al-hay'ah allati tanbaghi. Das heißt, zu tun, was angebracht ist, zur richtigen Zeit, auf richtige Art und Weise. Das heißt, nicht alles, was angebracht ist, was gemacht werden soll, wird sofort getan. Wenn ich eine Person habe, zum Beispiel in der Da'wah, der hat Ohrringe an, ein Mann, und er betet nicht, dann ist das Erste, worüber ich mit ihm rede, zuerst einmal, dass er beten soll. Und nicht sofort einen Katalog geben. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat zu Mu'ad, du gehst zu Leuten von Ahlul Kitab, also zu Leuten des Buches. Das sind die Christen bzw. Juden. So soll das Erste sein, wozu du sie aufrufst, dass du ihnen sagst, dass sie bestätigen sollen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte ist. Wenn sie dir folgen, deutet auf was hin? Auf eine Rangordnung. Zuerst At-Tawhid. Folgen sie dir, dann sage ihnen, dass Allah ihnen 5 Gebete auferlegt hat. Wenn sie dir folgen und so weiter und so fort. Das bedeutet, wir müssen Weisheit haben. Wir können nicht einfach alles auf einmal beibringen, alles auf einmal geben. Und das ist das Fatale, wenn man unwissend ist, dass man eben nicht die Rangordnung einschätzen kann. Ist das jetzt wichtig oder das andere wichtig? Muss ich jetzt darüber reden oder sollte ich darüber jetzt nicht reden? Soll ich diesen Kommentar jetzt geben oder soll ich ihn nicht geben? Da braucht man Wissen. Und deswegen muss man zurückkehren zu Gelehrten, die einem sagen, soll ich das sagen oder soll ich das nicht sagen? Ja, Sheikh, ich kenne eine Person, die hat das und das Problem und so weiter und diese Person möchte jetzt einen Ratschlag. Soll ich das so sagen oder so sagen? Und der sagte dann, nee, bei solchen Personen sollten wir lieber diesen Weg gehen. Aber dass wir einfach so über ein Thema reden, das überhaupt nicht angebracht ist. Ein Beispiel. Wenn wir mit Menschen reden, die neu im Islam sind und kein Gräberkult haben, wie es bei den Menschen in der islamischen Welt leider sehr, sehr oft verbreitet ist, mit dem Opfern für Tote und dem Umrunden der Gräber, dann ist nicht angebracht, zuerst mit denen darüber zu reden. Dann ist es überhaupt nicht angebracht, mit denen darüber zu reden. Sondern ich muss schauen, welche Angelegenheiten, welche Bedürfnisse haben diese Menschen. Und gemäß dieser Bedürfnisse, die sie haben, muss ich agieren und handeln. Und deswegen, wenn ich mit neuen Muslimen das erste Mal, nimmt er den Islam an, und dann frage ich ihn, und was hältst du von dem und dem, und hast du den Präsidenten gesehen, und was sagst du über den König und den Sultan? Ist das wajibul waqt? Ist das Die erste Pflicht nach Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ja, weil das ist Kufr bit Tagut und deswegen müssen wir das zuallererstes nehmen. Nein. Al-Kufr bit Tagut, also das Ablehnen der Götzen, ist im Allgemeinen zu vermitteln. Du darfst keinen anbeten außer Allah. Und du darfst keinem anderen gehorchen außer Allah. Und du darfst keinen anderen lieben außer Allah. Und du darfst keinem anderen vertrauen außer Allah. Das im Allgemeinen. Aber ich darf ihn nicht zuallererst vor allen anderen Themen so mit ihm umgehen, dass ich ihn zuerst über die politische Lage der muslimischen Welt mit ihm rede. Nicht das ist der erste Punkt. Das ist ein Punkt natürlich, darüber muss man reden. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der gebietet und verbietet. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer. So wie er der Schöpfer ist, ist er auch derjenige, der weiß, was gut und schlecht ist für die Menschen. Und er weiß, was wir machen sollen, was wir unterlassen sollen und so weiter. Das heißt, erziehe ihn so, dass er Allah liebt, dass er Allah vertraut, dass er weiß, warum soll ich überhaupt das tun, was Allah mir sagt. Weil er der Allwissende ist, der Allweise ist, der Allgütige ist, der Allvergebende ist. Bring ihm die Namen und Eigenschaften Allahs bei. Aber leider machen sehr viele den Fehler. Der erste Punkt, hast du das Islam angenommen? So, achte vor das und das und das und das. Und dann geht es über politische Themen, die natürlich einen religiösen Hintergrund haben. Aber das ist nicht der erste Punkt. Und das ist nicht die Da'wah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und das müssen wir mal nachvollziehen. Die andere Methode ist, er wird heute Muslim, der Gelehrte, den darfst du nicht hören und der Gelehrte ist sowieso kein Gelehrter und dieser, den darfst du auch nicht hören und so weiter und so fort. Das Warnen vor den Menschen. Und man erzieht bei denen was? Man erzieht sie zum Lästern. Lästern wird dann eine Eigenschaft dieser Menschen. Permanent, am ganzen Tag wird gelästert. Hast du nicht gehört, hast du nicht gesehen. Wie soll solch ein Mensch ein weiches Herz bekommen? Wie soll dieser Mensch wissen, das Wichtigste ist, dass ich mit mir selbst die Abrechnung mache, dass ich mich selbst anklage, dass ich mich selbst tadle. Das ist das Allerwichtigste, denn ich werde Yawm al-Qiyamah für mich selbst zur Rechenschaft gezogen, nicht für einen anderen. Und hier kommen falscherweise die Menschen und sagen, ja, guck mal, du bist heute Muslim, so der nächste Punkt nach Ashhadu an la ilaha illallah wa Ashhadu anna Muhammad Rasulullah kommt das nächste Bekenntnis bei denen und wer nicht zum Kafir Kafir sagt, ist selbst ein Kafir. Das ist sofort der nächste Punkt. Und erklären aber nicht, es geht hier um den Kafir, der bei der Umma allgemein ein Ijma' ist, dass er ein Kafir ist, Pharao. Wenn jemand kommt und sagt, naja, Frauen, das wissen wir nicht, ob der Käfer ist oder nicht. Derjenige, der daran zweifelt, der zweifelt an den Koran, ist also kein Muslim. Wenn jemand kommt und sagt, oh, Abu Lahab, Käfer, nicht Käfer, kann man nicht wissen. Doch, Allah subhanahu wa ta'ala hat das gesagt, dass die Christen und Juden, Buddhisten, Atheisten, Hinduisten und so weiter nicht Muslime sind. Das sagen die ja selbst. Wenn jemand kommt und sagt, doch, sind Muslime, dann hat er den Koran widerlegt oder widersprochen. Aber das Problem ist nun, dass sie diesen Abschnitt wo benutzen? Bei einem Muslim, der sagt, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und betet seine 5 Gebete und fastet in Ramadan und geht zur Pilgerfahrt und trinkt kein Alkohol und kein Schweinefleisch und macht keinen Zina und nimmt keine Zinsen und so weiter und so fort. Aber es gibt eine Angelegenheit, die unterschiedliche Meinungen hat. Und das ist der springende Punkt. Es gibt unterschiedliche Ansichten bei den Gelehrten. Und dann sagt er, wenn du diesen Abdurrahman ibn Abdullah, den irgendjemand, nicht zum Käfer ernennst, dann bist du selbst ein Käfer. Der neue Muslim kriegt sofort Angst. Was geht denn jetzt ab? Wenn ich nicht sage, dieser XY ist ein Käfer, bin ich selbst Käfer. Du Käfer, er will sich retten. Aber er weiß nicht, dass er nicht befugt ist, diese Person als Käfer zu bezeichnen. Warum? Weil es geht nicht um eine Angelegenheit, in der es einen Konsens, einen Ijmer gibt, wo es keine zwei Ansichten gibt. Nein, da gibt es vier Ansichten, da gibt es drei Ansichten. Gibt es nicht vier Ansichten, Herr? Das ist dann dein Problem, wenn du unwissend bist und wenn du diese Angelegenheit nicht gelernt hast und wenn du nicht zurückgekehrt bist zu den Ulama. Ja, aber die Ansicht von dem Sheikh XY ist falsch. Das ist wieder ein anderes Thema. Das ist wieder ein anderes Thema. Und das haben wir ja letztens durchgenommen. Ibn Taymiyyah sagte zu den Mu'tazila, wenn ich das sage, was ihr sagt, wäre ich was? Wäre ich ein Kafir. Aber ich sage nicht, Ibn Taymiyyah redet, aber ich sage nicht, dass ihr Kuffar seid. Subhana Rabbi al-Azim. Das ist doch etwas, was man endlich mal begreifen soll. Und es gibt viele Menschen, die jagen den Leuten Angst ein dadurch. Hör mal zu, wenn du nicht zu dem sagst, zu diesem Präsidenten oder zu diesem Minister oder zu diesem Beamten, du bist ein Käfer, bist du selbst ein Käfer. Und dann geht's los. Alle Lehrer sind Kuffar, alle Feuerwehrmänner sind Kuffar, alle, was ist denn an einem Feuerwehrmann Kuffar, bitteschön, wenn ich, es brennt irgendwo. Und ich lösche das Feuer. Wo ist denn der Kuffer? Ja, das ist ein Staatsbeamter und deswegen ist er ein Käfer und so weiter. Und dann kommt diese Kettentakfir, diese Kettenreaktion. Und das ist alles etwas, was überhaupt nichts mit Weisheit, überhaupt nichts mit Wissen, überhaupt nichts mit Tauhid zu tun hat. Das ist nicht Al-Kufr bit-Tarut. Al-Kufr bit-Tarut, also das Ablehnen der Götzen, ist das Ablehnen der Götzen, die auch tatsächlich Götzen sind. Diejenigen, bei denen sich die Gelehrten einig sind. Aber wenn es Angelegenheiten gibt, in der es zwei Ansichten gibt, drei Ansichten gibt, da musst du dich dafür hüten, denn, und das ist ein authentischer Hadith, im Gegensatz zur Regel, wer den Käfer nicht zum Käfer erklärt, ist selbst ein Käfer. Diese Regel ist richtig, aber wird falsch benutzt, wie ich gesagt habe. Im Gegensatz zu dieser Regel gibt es aber einen Hadith, wer zu seinem Bruder sagt, du Kafir, dann ist es einer von beiden. Dann ist es einer von beiden. Hast du nicht Angst davor, dass du am Ende nicht aus Jahannam rauskommen wirst? Und dann gibt es Personen, liebe Geschwister, die sagen einfach mal, du bist ein Kafir. Und nach zwei Tagen, ja, tut mir leid, ich dachte so, ich war im Eifer des Gefechts und ich wusste nicht mal, wo vorne und hinten ist. Sind wir hier im Dackelclub? Können wir einfach so mal Takfir machen, einfach so? Und dann, oh nee, ich nehme es wieder zurück. So einfach ist das nicht. Subhana Rabbi al-Azim. Du musst dich doch hüten davor. Ich kann doch nicht einfach sagen, so, jetzt gucken wir mal. Ja, entweder es klappt oder es klappt nicht. Was sind die Kosten? Ja, könnte sein, dass ich am Ende doch selbst ein Käfer dann bin und nie aus Jahannam komme. Aber versuchen wir es mal. Du Käfer. Und danach guckt er und lernt er und so. Oh, Subhanallah, Ibn Taymiyyah hat ja das gesagt. Und Muhammad ibn Abdul Wahhab hat ja das gesagt. Ups, ich schlag falsch. Guten Morgen. Guten Morgen, was machst du jetzt? Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem und deswegen bei dieser Regel, auf Kosten der Pflichten eine freiwillige Tat zu begehen, ist schon Unsinn. Und auf Kosten der Pflichten eine Sünde zu begehen, ist erst recht Unsinn. Das heißt, ich will Da'wah machen, aber auf Kosten der Da'wah, was mache ich dann? Mach Takfir anstatt Da'wah. Ich will zum Islam aufrufen, was mache ich dann? Ich jag die Leute alle aus dem Islam raus, anstatt dass ich sie in den Islam hereinbringe. Und dann, wenn ich diese neuen Muslime oder die zurückgekehrt sind zum Islam aufnehmen möchte, dann muss ich zuallererst sie erziehen. Zuallererst, Al-Imam al-Hasan al-Basri, rahimahullah, sagte, es gab Menschen, die zwei Jahre lang gereist sind, um die Erziehung zu genießen, um Erziehung zu lernen. Bist du jemals irgendwo hingegangen, um Erziehung zu genießen? Um Erziehung zu, ich bin erzogen, Vater und meine Mutter haben mich erzogen. Glaubst du die anderen nicht? Die Gelehrten, Hassan al-Basri und andere. Und ein anderer Gelehrter sagte, Ich sitze bei Imam Malik, um die Erziehung zu genießen, damit ich mich erziehe. Und davon profitiere ich mehr als von seinem Wissen. Das heißt, das sind Menschen, die gehen, um erzogen zu werden. Wie setze ich mich hin? Wann darf ich reden? Wie muss ich reden? Was darf ich sagen? Was sollte ich nicht sagen? Das alles haben wir nicht. Haben wir leider nicht. Und das geht nicht vor YouTube. YouTube sagt dir nicht, trink mitten rechts. YouTube sieht dich nicht. Ist nicht so. Setz dich mal hin. Du bist in YouTube, also vor deinem PC oder was weiß ich, was du alles hast. Und dann kommt deine Mutter rein. Abdullah, sag mal ruhig jetzt. Ich muss das. Sag dir jetzt YouTube. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Wie redest du denn mit deiner Mutter? Sagt dir das YouTube oder Facebook? Sagt dir nicht. Diese Geräte, diese Gegenstände erziehen dich nicht. Du kannst Informationen bekommen, natürlich eine Flut an Informationen. Aber Yawmul Qiyamah fragt dich nicht Allah, wie viel weißt du, sondern wie viel hast du von dem umgesetzt, was du weißt. Und wehe dir Yawmul Qiyamah, du weißt was und setzt es nicht um. Allah Azza wa Jalla sagt, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَتَفْعَلُونَ. Warum sagt ihr das, was ihr nicht umsetzt? Und das ist das Problem. Du lernst und lernst und lernst und lernst, setzt aber nicht um. Du wirst nicht geprüft. Und beim Prüfen reden wir nicht nur über Prüfen. Was sind die Bedingungen von La ilaha illallah? Was sind die Faktoren, die zum Austritt aus dem Islam führen? Was sind die Voraussetzungen des Wudu? Nicht nur das muss geprüft werden. Bist du geizig oder nicht? Bist du hilfsbereit oder nicht? Bist du jemand, der viel tut oder nicht? In den Moscheen zum Beispiel, im Ramadan, da sehen wir sehr, sehr oft Essen und Trinken, mashallah, sehr schön. Ist fertig mit dem Essen? Barakallahu fikum, Brüder. Salamu alaikum. Ja, guck mal her. Und wer soll das alles waschen? Wer soll das alles aufräumen? Bist du etwas Besseres? Wo wirst du erzogen, wenn nicht in den Moscheen? Wo wirst du erzogen, wenn nicht bei den Schuyuch, dass du ihnen alles machst, als ob du ein Butler eines Scheich wärst? Alter, komm doch jetzt mal, hör mal auf jetzt hier. Sollen wir Butler spielen? Ja genau, so waren die Ulama. Warum? Weil sie sich erzogen haben. Ein Scheich wurde mal vor den Leuten gelobt. Dann hat er ihnen gesagt, Barakallahu fikum, darf ich mal kurz weg, ich bin gleich wieder da. Dann ist er gegangen und die warten. 10 Minuten sind um. Viertelstunde ist um. Ja, wo ist der Sheikh hin? Dann gucken sie. Auf einmal sehen sie auf der Toilette, wer die Toiletten putzt. Ja, Sheikh, was machst du da? Was machen wir? Wir putzen die Toiletten. Dann sagte er, ihr habt mich so sehr gelobt, dass Shaitan mit mir gespielt hat. Ich wollte mich wieder erniedrigen. Und deswegen bin ich und habe die Toiletten geputzt. Schon mal sowas gemacht? Hast du schon mal in einer Moschee die Toiletten geputzt? Hast du mal das gemacht oder noch nie in deinem Leben? Oder bist du was Besseres? Die anderen dürfen für dich putzen, aber du nicht. Das ist Erziehung, die wir brauchen. Und nicht nur, dass wir sagen, ja, Kufr bittahut ist das Allerwichtigste nach dem Tawhid billah subhanahu wa ta'ala, ist das meiste Thema, das im Koran erwähnt wurde, das Lossagen von den Götzen. Das ist richtig. Wir dürfen keinen anbeten außer Allah Azza wa Jalla und keinem dienen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist richtig und das müssen wir auch den Menschen so beibringen. Aber wie bringst du es bei? Einige haben kein anderes Thema. Kein anderes Thema. Und deswegen siehst du ihn, wie er lästert. Du siehst ihn, wie er schlecht über die Menschen redet. Du siehst, wie versiegelt sein Herz ist, wie verkrampft sein Herz ist. Warum? Weil er denkt, er wäre etwas Besseres. Er denkt, er wäre besser als die anderen Menschen. Weißt du überhaupt, welche Stellung du bei Allah hast, subhanahu wa ta'ala? Rasul sallallahu alaihi wasallam, als die Frau zu einem Gefährten, der gestorben ist, gesagt hat, du wirst Gutes erwarten. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und wer sagt dir, dass er Gutes erwarten wird? Dann sagte sie, wenn nicht er, wer dann? Und er war bei der Schlacht zu Badr dabei. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bei Allah und obwohl ich der Gesandte Allahs bin, ich weiß nicht, was mit mir geschieht, Yawm al-Qiyamah. Das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der am Tag 100 Mal Astaghfirullah sagt. Wie oft hast du Astaghfirullah am Tag gesagt? Wie oft? Und dann wie oft mit deinem Herzen, dass du es auch wirklich ernst meinst? Nicht nur Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, sondern ich meine es. Astaghfirullah, du Weg. Und du spürst die Reue tatsächlich. Wie oft machst du das? All das müssen wir uns aneignen. All das müssen wir ändern. Wie oft machst du Dhikrullahi tabaraka wa ta'ala? Wie oft gedenkst du Allah jalla wa ala? Wie oft sprichst du die Segenswünsche für den Prophet sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala nabi alaihi salatu wasallam und so weiter und so fort. Das heißt, liebe Geschwister, diese Regel, die hier Sheikh Hafizahullah erwähnt, ist sehr, sehr wichtig für uns. Warum? Denn, wie Ibn al-Qayyim schon erwähnt hat, es gibt Stufen. Nicht alles ist gleich wichtig. Nicht alles ist gleich an einem und selben Zeitpunkt zu tun, sondern es gibt verschiedene Prioritäten. Und das zu erkennen ist wichtig. Bei der Da'wa, bei der Erziehung, bei der Ibadah, bei allem, was ich tue. Ich muss lernen, welche Prioritäten gibt es. Der Aufruf zum Tawhid, zum wahren Glauben zu Allah subhanahu wa ta'ala. Nur Allah ist derjenige, der die Gebote erlässt. Das ist wichtig. Aber da dürfen wir nicht in die Falle reinfallen und den neuen Muslimen Angst einjagen. Du musst am Tag, du musst so und so oft Kufr bittahut machen. Und er, anstatt dass er ihm tatsächlich erklärt, was Kufr bittahut bedeutet, erklärt er ihm Kufr bittahut wie? Du musst zu dem sagen, du bist Käfer und zu dem du bist Käfer und zu dem du bist Käfer. Und er redet nicht über Pharaon und Haman, sondern er redet über Menschen, die tatsächlich La ilaha illallah sagen. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, alles ist tiptop. Nur es gibt eine Angelegenheit, in der es unterschiedliche Ansichten gibt, noch einmal zum 1000. Mal. In der es unterschiedliche Ansichten gibt und trotzdem verzeiht er ihm nicht und er bezichtigt ihn dem Kufr. Und das ist weder das, was Ibn Taymiyyah rahimahullah gesagt und gelehrt hat, noch was Muhammad ibn Abdul Wahhab gesagt und noch gelehrt hat, noch was die Sahaba gesagt noch gelehrt haben. Sondern die Sahaba und die Ulama haben alle gelehrt, derjenige, der neu im Islam ist, derjenige, der aufgewachsen ist an einem Ort, wo es keine Gelehrten gibt, derjenige, der etwas falsch gedeutet hat, nicht weil er es so beabsichtigt hat, nein, er wollte die Wahrheit erreichen, aber er hat es falsch gedeutet, all diejenigen, dürfen wir nicht den Kufr bezichtigen. Dann kommen Leute und die sagen, das ist alles Quatsch. Jeder, der Kufr macht, ist auch ein Käfer. Und nee, und wer nicht sagt, das ist ein Käfer, ist selbst ein Käfer. Und dann ist klar, dass dieser neue Muslim oder der unwissende Muslim Angst bekommt und Schrecken. Sagt, ja gut, also nach mir die Sintflut. Hauptsache, ich bin in Rettung, also sage ich, der und der ist ein Käfer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kommen wir nun zu den Fragen.